zehnte Artikel vom Credo. Was lehrt uns der zehnte Artikel? Nachlass der Sünden. Der zehnte Artikel des Glaubensbekenntnisses lehrt uns, dass Jesus Christus seiner Kirche die Gewalt hinterlassen hat, die Sünden zu vergeben.